wir zusammen und vereint, wenn wir in der Überzeit. Ja, gemeinsam wären wir stark, doch das ist dem denn egal. Jeder macht sein eigenes Ding, doch dazu wir nicht mit. Komm rein, es bei uns ein, denn wir haben da einen Tipp. Solidarität kann eine Waffe sein. Wovor schreckt ihr zurück? Setz wir ein, setz wir ein!